You're now listening to the sounds of the Double J. This is why you love me, baby. Fargo. I swear, as soon as she walked out, I seen that I was like, look. Wait, okay, ass on, what the fuck you got up in them jeans, girl? Goddamn, how the fuck is busting out the seams, girl? Jumping up and down just to fit it in your jeans, girl. I see what you're looking at when you be in the mirror, shot. Ass on, what the fuck I got up in them jeans, boy? Goddamn, how the fuck is busting out the seams, boy? Jumping up and down just to fit it in my jeans, boy. You see what I'm looking at when I be in the mirror, shot. She a fucking stunner, 100%er. Ain't no one can front a shawty. You be doing something to me in that year when it's all blue. Like it when you got it on and love it when it's all you, yeah. And you know this shit for you, yeah. Split it, flip it, get them corners, hit it with you, yeah. You was who I was gonna bring all this shit to, yeah. And you knew I was gonna get this shit to you, so baby, yeah. G4 pilot flying private in a Lear. I've been on the island, shorty wildin' over here. Gonna sit your pretty ass down in a chair. Cause you know how they stare. Cause shorty got ass on. What the fuck you got up in them jeans, girl? Goddamn, how the fuck is bustin' out the seams, girl? Jumpin' up and down just to fit it in your jeans, girl. I see what you're looking at when you be in the mirror, shorty. Ass on, what the fuck I got up in them jeans, boy? Goddamn, how the fuck is bustin' out the seams, boy? Jumpin' up and down just to fit it in my jeans, boy. You see what I'm looking at when I be in the mirror, shawty. My Giuseppe game is on CSI, yeah. Pulling up in something tinted that you can't see inside. Mirror, mirror on the motherfucking wall, who the flyest of them all? Oh my gosh, you can see inside. Black label like I'm BMI, 50,000 just so she can fly. Then I'm hopping off a jet on my celly. No R. Kelly, motherfucker, just believe I fly. Tell them bitches that it's D or die. Ghetto booty, steel, chicken wing, and seasoned fries. Too much clinking, she can't see, she blind. Motherfucker, can you see me now? Ass on, what the fuck you got up in them jeans, girl? Goddamn, how the fuck is busting out the seams, girl? Jumping up and down just to fit it in your jeans, girl. I see what you're looking at when you be in the mirror, shorty. Ass on, what the fuck I got up in them jeans, boy? Goddamn, how the fuck is busting out the seams, boy? Jumping up and down just to fit it in my jeans, boy. You see what I'm looking at when I be in the mirror, shorty. Ladies and Gentlemen, we are back on stage zur Double J Show. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur Double J Show Folge am Sonntag. Schön entspannt, einen Abend genießen. Jo. Wenn ihr gerade genauso smooth durch den Raum geschwebt seid wie wir, dann liegt das wahrscheinlich an unserem Opener-Track von Tory Lanez featuring Trina. Der nennt sich einfach nur Damn. Und der ist brandaktuell, ist am Freitag, dem 6. Januar rausgekommen. Richtig geiles Ding, wie ich finde. Also mal. Und jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, wir haben das Ding ja nur wegen dem Cover rausgenommen. Ja, und wenn man so dieses Cover sieht, denkt man auch so nur so, damn. Ja, schöner Ass. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine neue Single von Trina. Die hatte ich davor noch nicht wirklich auf dem Schirm. Hatte von ihr noch nie was gehört. Klingt so vom Rap her ein bisschen wie Nicki Minaj. Ja, genau. Aber finde ich ein bisschen sauberer, nicht ganz so, ja, weiß ich nicht. Also die gefällt mir auf jeden Fall besser als Nicki Minaj. Ja, auch der Part von Tory Lanez, der gefällt mir richtig gut. Genau. Im Gegensatz zu seinen ganzen Mixtapes, die er immer droppt, aber. Jo, dann zum Inhalt. Kommen wir erstmal zu meinem Track der Woche. Danach kommt der von Yannick, danach ein paar News. Und dann haben wir heute noch so ein kleines Mini-Special. Und zwar geht es da um das Album von 50 Cent, Get Rich or Die Tryin'. Da werde ich ein bisschen was drüber erzählen. Und ja, zwischendurch nochmal ein paar Infos, ein paar News, eine geile Ankündigung für ein geiles Event. Richtig. Genau, fangen wir an mit meinem Track der Woche. Und zwar ist der von Fruchtmax featuring Hugo Nameless. Und der Track heißt Auf der Jagd nach dem Hack auf dem aus demselbigen Mixtapes. Viel Spaß. Yeah, shoutout an Kuhherden Joe. Gestapelt, sehen Gesichtern Medusas Visage, mein Shirt, Bruder Versace, scheiß auf den Mist, den die anderen sagen, ist alles nur Quatsch, lieber Gott, ich will meinen Kindern mal sagen, ich hab es geschafft, traue hier keinem, nicht mal mir selbst, fick mal auf diese scheiß glitzernde Welt, mir scheißegal, ob's euch Wichsern gefällt, Hauptsache ich habe Bitches und Geld, und ich gönn mir keinen Schlaf, als wär ich gestört, bis das Hack mir gehört, Dicker, ich schwör. Meine Mama fragt seit Tagen, was ich mach, ey. Ich bin auf der Jagd nach dem Hack, ey. Womit hab ich die letzten Jahre so verbracht, ey. Ich war auf der Jagd nach dem Hack, ey. Ich bin auf der Jagd nach dem Hack, ey. Ich bin auf der Jagd nach dem Hack, ey. Tagelang nur wach. Brauche keinen Schlaf, auf der Jagd nach dem Hack, auf der Jagd nach dem Hack, ey. So, das war Auf der Jagd nach dem Hack und... Ja. Wenn ihr euch das Video gegeben habt, wisst ihr, dass es einfach nur ein absolut geil bescheuerter Cloud-Rap-Track ist. Cloud-Rap-Track. Absolut Hammer. Das auf jeden Fall ist mir das Ding schon länger im Ohr, du. Seit einigen Wochen hängt mir das nur im Kopf rum und immer wenn ich irgendwie mal Langeweile habe, singe ich halt auf der Jagd nach dem Hack. Ja, ziemlich cool. Auf jeden Fall, du siehst halt in dem Musikvideo das kein einziges Mal das besagte Hack und da habe ich so die ganze Zeit gedacht, hä? Wo ist das fucking Hack hin? Aber war halt nicht da. War halt nicht in dem Musikvideo, rennen die übrigens mit Pfeil und Bogen rum und schleichen durch die Büsche und durch die Bäume. Ist, dass das Outfit von Hugo Nameless, glaube ich, sich irgendwie nach jedem Cut ändert. Ja. Das ist mir aber aufgefallen, war total strange. Ja, aber heute ist mal dein Track der Woche. Ja, mein Track der Woche ist von Post Malone aus dem neuen Album Stony und heißt Déjà Vu. Roll it. Cause I can't take it no more. No, you- just tell them ones adios. And you can drop your panties, leave them shits at the door. Dior falls on the floor, I swear we've been here before. I'm trying to see you from my own perspective. You all in my section, trying to come to my session. We rolling up pressure, you know that we flexing. We bought all the bottles, we came with the models. Girl, this a confession, I'm not like your exes. I came in from Texas, and now that we texting. You can fly in whenever. Now you undressing, panties on the dresser, your hair getting messed up. The feeling we catching, my love is a blessing. Make love in the Lexus, make love in the Lexus. I know you remember. Tell me it's that deja vu. Cause you want me and I want you. Tell me it's that deja vu. Cause baby it ain't nothing new. No. Tell me it's that deja vu. Cause you want me and I want you. Tell me, is that deja vu? Cause baby, this ain't nothing new. Oh, you acting reckless. I told you that I need affection. So let me point you in the right direction. It's so important that you get the message. Yeah. Yeah, I gotta say. Gotta say something to you, yo, yo. I'm gonna roll out in that no, no, no. If you wanna do what I wanna do, well, well, I guess that it's just deja vu. Tell me it's that deja vu. Cause you want me and I want you. Tell me it's that deja vu. Cause baby, it ain't nothing, no, no. Tell me it's that deja vu. Cause you want me and I want you. Tell me, is that deja vu? Cause baby, this ain't nothing new. Tell me if you want it, baby. Cause I know I could drive you crazy. I just wanted you to know now. Oh, oh, oh, oh. Sure. Deja vu. Cause baby it ain't nothing new. No, no. Tell me is that deja vu. Cause you want me and I want you. Tell me is that deja vu. Cause baby this ain't nothing new. Cause I can't take it no more. No, you ain't like them bitches. Tell them hoes adios. And you can drop your panties, leave them shits at the door. Dior falls on the floor. I swear we've been here before. Ja, das war Post Malone featuring Justin Bieber und ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal freiwillig einen Justin Bieber Song gebe, muss ich sagen. Also die Dinger mit Skrillex, die ja, waren okay, das stimmt. Verkehrt. Also es geht. Wenn er guten Produzenten hat, dann haut er, denke ich, ganz vernünftiges Zeug aus. Und mich erinnern die Tracks, also der Track jetzt hier, sehr an diesen, ich weiß nicht, ob das ein Drake-Song war, dieses I like the cha-cha. Ja. Ich glaube, das war ein Drake-Song. Am Anfang dieses bim bim bim. Genau, so dieses karibische Ding halt. Genau. Allgemein geht es in dem Album Stony relativ viel um seine Frauengeschichten, um Drogen, um Alkohol, was ein bisschen schade ist, meiner Meinung nach, weil er hat ja lange nichts released und da hätte er eigentlich mal so richtig schön seine Geschichte aufrollen können, aber scheint so, als ob er das die ganze Zeit nur ja, ne? Mit Partys verbracht hätte. Naja, warum nicht? Ich meine, er hat ja das Geld wahrscheinlich dazu gehabt. Ja, richtig. Genau. Kommen wir mal zum kleinen News-Teil der Sendung. Und zwar habe ich mir neulich mal einen Artikel in der Juice wieder durchgelesen. Und zwar ging es da um Megalo. Der hatte jetzt vor kurzem sein 10-jähriges Jubiläum, beziehungsweise das 10-jährige Juice-Jubiläum. Und ich finde den halt total authentisch. Es macht total Spaß, da Interviews zu lesen oder zu hören. Und ja, könnt ihr euch ja mal geben, wenn ihr Bock habt. Dann was Witziges nebenbei. Und zwar wurde auf einem Gottesdienst in Sri Lanka sollte der Text zu Ave Maria, Englisch Hail Maria, ausgeteilt werden. Und zu Weihnachten, muss man dazu sagen, zum 24. Ich glaube, ja, das war ja irgendwie so. Und der, wie heißt der, der Gottesdiener, keine Ahnung, hat Hail Mary ausgeteilt. Allerdings von Tupac, der Pastor. Hat auch einen Song, der heißt genauso. Und genau, da hat sich dann Dr. Bootleg, den kennt ihr vielleicht, der macht relativ viel Mashups von bekannten Künstlern, hat auf Twitter einen Mashup veröffentlicht zu dem Ganzen und ja, da hören wir mal kurz rein. Haben wir einen kleinen Schnipsel für euch. Genau. I ain't a killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. See niggas coming for me, put my diamonds when they glisten. Now pay attention, best man, peace, father. I'm a ghost, ghost, killing fields, Hail Mary, catch me. My gold, gold, deep inside, solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies, see me bleed. Activate my hate, let it break, till the flame, section, empty out my clip. Never stop to aim, some say the game is all about this fucking shit. Stuck, niggas is left to hear from, bust out this shit. Plus, mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world if they can't just. It's just as well, Hail Mary with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. Would you be happy in hell? Do you wanna ride or die? Da da da da da da da. Come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have in hell? Ride or die? Da da da da da da da da. Come with me. Ist auf jeden Fall mal was anderes, würde ich meinen. Genau, kommen wir als nächstes zum guten Tschech. Ich weiß nicht, wer den kennt. Yannick ist den momentan ziemlich hart am Abfeiern. Ich finde den auch ganz geil. Ja. Hat erst, glaube ich, 4 oder 5 Tracks released. Einige Monate sogar schon her, sein neuer Track, Meine Bratellos. Meine Bratellos. Den wollen wir euch jetzt gleich mal spielen. Ja. Und zwar, auf den Jungen müsst ihr dieses Jahr Acht geben. Der ist ganz, ganz, ganz heiß, was starke Releases angeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein Album rausbringen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vollkommen durch die Decke geht. Der wird auch ziemlich stark promoted und gefeatured, vor allem unter anderem von Marvin Game, den wir heute nochmal erwähnen werden, genau. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, hör mal in den Song Meine Bratellos rein. Alles, was ich tue. Für meine Bratellos. La Mafia, la Mafia. Südküste Italia. Am Hafen, Corleano, La Mafia, Import Kokaina, Export Marihuana, Brille Cartier so wie Tony Montana, alter Moda so wie Dolce Gabbana, Ja natürlich, Entertainer, Al Pacino, aber natürlich, Mafia Film, Tarantino, Papa Maolemo Soda, Hey Stiga Fiji Water, Kicking Rice Street Costa, La Familia Cosa Nostra, Mafia la Mafia, Moine Bratellos, Worst. Motherfucker never loved her. Fucker never loved her. You ain't know now, you know now. Still at the scrub J's with a toothbrush. Shit. Niggas still playing my old shit. But your shit is like the police asking us questions. Nigga, we don't know shit. Flex. Nigga, I'm just flex. Nigga never loved us. Do it love like we stress. Look at you, look at you, and look at you. I'm glad that they chose us. Command is a mission, try to fight to the finish just to see in my finish. On my worst behavior, no. They used to never wanna hear us. Remember? Motherfucker never loved us. Remember? Motherfucker. Remember? Motherfucker never loved us. I'm on my worst behavior. Don't you ever get it fucked up. Motherfuckers never loved us. Man, motherfucker never loved us. Worst behavior. Motherfucker never loved us. Fucker never loved us. Worst behavior. Hold up, hold my phone. Motherfuckers never loved us. Fucker never loved us. Now you wanna roll one. Motherfucker never loved us. So everywhere we go now, full cup. Always hated the boy, but now the boy is the man. Motherfucker, I done grew it up. You know me. You know me. I'm liable to do anything when it comes to that. You owe me. You owe me. You owe me. Bitch, you better have my money when I come for the shit like ODB. On my worst behavior, no. They used to never wanna hear us. Remember? Motherfucker never loved us. Remember? Motherfucker. Remember? Motherfucker never loved us. I'm on my worst behavior. Don't you ever get it fucked up. Motherfuckers never loved us. Man, motherfucker never loved us. Worst behavior. Motherfucker never loved us. Fucker never loved us. Worst behavior. Who's hot, who not? Tell me who rock, who sell out in the store. You tell me who flop, who cop the new drop. Who jewels got rocks, who else making rap albums, doing numbers like it's pop. Same old pimp, Drake, you know ain't nothing changed. With these funny style niggas we done put on in the game. I just asked for some blessings at my grandmother's grave. Then it's back to LA, open the mail, staring at the check. Enough to make you throw up, man, it's gross what I net. I'm with my whole set, tennis matches at the crib. I swear I could be Serena when she playing with her left. Oh, where I reside, it look like a resort aside. Nigga, where your shit from? I imported mine. Ball miss for money like my last name, Mordecai. Fuck you, bitch, I'm more than high. My mama probably hear that and be mortified. This ain't the son you raised, he used to take the Acura at 5 a.m. to go and shoot the grassy up on Morningside. For all the stunning, I'll forever be immortalized. Yeah, back and forth across the borderline. Hate to leave the city, but I gotta do the overtime. Gone all the time, even the important times. I should let you know ahead, I'm coming back on my worst behavior. Remember? Remember? Motherfucker! Remember? Hold up, hold my phone. They used to never wanna hear us. Remember? Motherfucker never loved us. Remember? Motherfucker. Remember? Worst behavior. Ja, das war Chesh mit Meine Bratellos und danach Drake mit A Worst Behavior aus Nothing Was The Same. Und nochmal so eine kleine Anekdote an Shindy. Wieso klaust du anderen Leuten die Albumcover? Ich meine, man kann es nur wirklich nicht verleugnen, dass das sich sehr, sehr ähnelt. Also wer das neueste Album Dreams von Shindy sich mal gegeben hat, beziehungsweise seine Albumcover, wird sehr, sehr, sehr feststellen, dass das Albumcover von Drake und von Shindy sich sehr ähneln. Genau. Shindy war eher da. Quatsch, Drake, verdammt. Und ich muss sagen, das Drake-Album gefällt mir auch um einiges mehr, obwohl ich jetzt von beiden nicht so der übelste Fan bin, aber sowas wie Started From Button oder Connect beziehungsweise Worst Behavior halt sind halt richtig geile Dinger. War alles auf dem Album Nothing Was The Same drauf übrigens. Genau. Kommen wir mal zum nächsten News-Teil und zwar haben Run The Jewels ihr neues Album veröffentlicht. Run The Jewels ist eine Musikgruppe, ein Musikduo, die regelmäßig Alben for free zur Verfügung stellen. Die haben einen ähnlichen Sound wie A$AP Rock, den wir neulich gespielt haben in der Special-Sendung. Also auch einen sehr speziellen Sound, aber auch, finde ich, ziemlich geil. Und ja, das ist Teil 3. Wurde am 13. Januar angekündigt. Allerdings haben die den schon relativ zeitnah rausgehauen. Ich glaube, das war Ende des Jahres, glaube ich, sogar schon. Und das Einzige, was man machen muss, man muss seine E-Mail-Adresse angeben. Ich glaube, die wollen dadurch noch ein bisschen Promo machen halt über die E-Mails, aber ich meine, wenn man die Musik feiert, macht man das ja gerne und ja. Die Alben, die anderen Alben von denen bekommt man übrigens auch auf ihrer Website, runthejewels.com. da kann man die ersten drei Alben runterladen, plus glaube ich sogar noch ein paar Bonus-Tracks. Genau, und aus dem Album spielen wir euch jetzt 2001 aus Run the Jewels 3. Seid dabei! Before the hate that we hold lead us to another holocaust. So we so deep in it that we can't end it, stop, hold, ever call it off. It's too clear, nuclear, too near, and the holders of the Molotov say the revolution's right here, right now, and they ain't calling off. Throw a double finger with a fist, here at the abyss. I will be your tour guide, it is wartime, check your wrist. Ready, kids? Over to your right, shine a light. Got a bevy ready for the fight, I just wanna live. I don't wanna ever have to load a clip, only hunt bliss. I am still a kid in my heart, but these motherfuckers sick. They don't give a shit, not at all. They don't even wanna let you take a little piss in a pot. Listen along, they don't want your love, shit is bug. Motherfuckers steady getting rich from the blood. Love when you beg, trust, I'ma sooner put a fucking pair of lips to the sun. Love will survive, running under iridescent lights for our lives. I would be surprised if we ever got the feeling so alive. It's tonight, wild for the night. Look into my eyes, I am standing at your side for the fight. Minds over mice, swear to God, they can barely even see the dog. They don't see the size of the fight. Wake up, drink water, smoke blunt, clean oil, my Kalashnikov. Stockpile TN for me and friends, case shit get to popping off. The evening news giving you's views, telling you to pick your master for president. Been behind the curtain, seen the devil working, came back with some evidence. I'm here to tell you, don't let them tell you what's right, wrong. Make love, smoke, push, try to laugh hard and live long. That's the antidote, you defeat the devil when you hold on to hope. Cause getting folk, life is beautiful and we ain't got to die for the mother men. And I refuse to kill another human being in the name of a government. Cause I don't study war no more, I don't hate the poor no more. Getting more ain't what's more, only thing more is the love. So when you see me, please greet me with a heart full and a pound and a hug. Take my soul. Sermon in a church, seen an angel dancing in a club. Trying to feed a baby, so I threw 1,000 in the air and blessed her with a hug. I done been dying so many times, walked on like a dirty rug. And now that I made it, can't fake it, gotta give me what I'm truly worthy of. And I don't know how much it really means to be right. But what a joy it be to see some peace in this life. And it occurs to me that maybe we ain't even really seeing it right here in the dark, hoping just to see a beam of the light. Save my soul. Tangerine, Alize, I don't need shit. Nigga, I'm high all the time. I smoke that good shit. I stay high all the time. And I'm on some hood shit. Give me some drove, purple haze, and some chocolate. Give me a Dutch and a lighter, I spark shit. And stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time. And I'm on some hood shit. Every time I roll up, niggas holla, roll up. Then I tell them, hold up. You ain't getting money, you ain't smoking in my Benzo. 20 inch Lorenzo, smoke in the window. As a motherfucker, I be on the back streets. Niggas know I clap heat. Only if you got beat, man, you better holler at me. Niggas get locked up, stabbed up, shot up. Every time I pop up, a lot going on in my hood. I shoot the dice, I holler, get them girls. Daddy need new shoes. Daddy need Pirellis to look mean on 22. Stash box, Xbox, laptop, fax machine, phone. Bulletproof this bitch and I'm gone. 2003 Suburban swerving. Too many sips of Henny. The D's sick, they search the whip and they can't find the semis. They was just harassing me cause they know who I was. Spent the night in Central Brooklyn, so smoking some bugs. Don Perignon, I don't need Chris. Tangerine, Alize, I don't need shit. Nigga, I'm high all the time. I smoke that good shit. I stay high all the time. And I'm on some hood shit. Give me some droll purple haze and some chocolate. Give me a Dutch and a lighter. I spark shit. And stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time. And I'm on some hood shit. Now if you heard I done started some shit, it ain't because I be high. I be high. I be high. And if you heard I done let off a clip, it ain't because I be high, I be high. But I twist that la la la la. I get high as I want a nigga. Go against me for show, you's a goner nigga. I don't smoke to calm my nerves, but I got beef. Finna crush my enemies like I crushed the ass sheets. If you love me, tell me you love me. Don't stare at me, man. I hate to be in the pants clapping one of my fans. Now let me show you how to greet me when you meet me, when you see me. If you're real, my nigga, you know how to holler G, you nit. There's no competition, it's just me. 50 Cent, motherfucker, I'm hot on these streets. If David could go against Goliath with a stone, I could go at Nas and Jigga, both for the throne. I don't need Don Perignon, I don't need Chris Tangerea, Alize, I don't need shit. Nigga, I'm high all the time. I smoke that good shit. I stay high all the time. And I'm on some hood shit. Give me some droll purple haze and some chocolate. Give me a Dutch and a lighter. I spark shit. And stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time. And I'm on some hood shit. Now who you know besides me who write lines and squeeze nines and have hoes in the hood sniffing on white lines? You don't want me to be your kid's role model. I teach them how to buck them 380s and load up them high. Have shorty fresh off the stoop, ready to shoot. Big blunt in his mouth, deuce deuce in his boot. Sit in the crib, sipping Guinness, watching Menace, then oh lord. Have a young nigga bucking shit like he old dog. My team, they depend on me when it's crunch time. I eat a nigga food in broad day like it's lunchtime. You feeling brave, nigga? Go ahead, get gully. See if I'm gonna leave your brains leaking up out your scully. I done made myself hot, so ain't shit you could tell me. Now niggas calling me the feature, man. Fuck your money. I ain't hurting, I'm alright, nigga. I'm doing good. I ain't got the right rhymes. I got bricks in the hood. I don't need Don Perignon, I don't need Chris Tangerea, Alize, I don't need shit. Nigga, I'm high all the time. I smoke that good shit. I stay high all the time. And I'm on some hood shit. Give me some droll purple haze and some chocolate. Give me a Dutch and a lighter. I spark shit. And stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time. And I'm on some hood shit. G-Unit, are you ready? G-Unit, are you ready? G-Unit, are you ready? Nigga, ready or not, here I come, come, come. Ja, das war Run the Jewels mit 2100. Oh. Und danach kam 50 Cent mit High at All Time aus Get Rich or Die Tryin'. Richtig. Und jetzt kommen wir mal zu meinem kleinen Special. Und zwar habe ich das Hip-Hop Classic genannt, weil das Album ist schon ein bisschen alt, ist aus 2004. Ist aber ein absolutes Pflichtprogramm. Absolutes Hammerteil. Get Rich or Die Tryin' ist das Debütalbum von 50 Cent und ist wie gesagt im Jahr 2004 erschienen. Ja, 2005 erschien auch noch der Kinofilm dazu, da ging es um die Biografie. Ich denke, jeder weiß, dass ja 50 Cent von einem Gangmitglied neunmal angeschossen wurde. Das wird zum Beispiel auch thematisiert. Also der hat ein ziemlich aufregendes Leben. Und ja, das Album ist über Shady Records und Aftermath erschienen. Shady Records sind ja die Leute, die hinter Eminem stehen, beziehungsweise Eminem ist auch der Chef von Shady Records, beziehungsweise hat er 50 Cent auch entdeckt, fand ich auch ganz interessant. In the Club zum Beispiel kennt ja jeder von euch. Wurde zum Beispiel von Dr. Dre produziert, also der Beat. Allgemein sind da sehr viele Leute dabei, die das Album nochmal in die Hand genommen haben und nochmal überarbeitet haben. Und das hört man auch, also es klingt echt ziemlich rund, muss ich sagen. Ziemlich geiles Teil. Hat sich auch ziemlich häufig verkauft, 16 Millionen Mal komplett weltweit. In Deutschland 150.000 Exemplare, bedeutet Goldstatus. Und in den USA ging es fucking sechsfach Platin, also das ist echt ein ziemlich krasses Teil und ja, kann ich nur jedem empfehlen, der sich für 50 Cent oder für so allgemein so amerikanischen Hip-Hop so aus den Anfang der 2000er interessiert. Genau, kommen wir nun zum nächsten Track und zwar der ist von Mauli aus seinem Album Spielverderber und der Track heißt Mauli Part 2. Viel Spaß dabei. Ich will nur zeigen, wie es geht. Ihr strengt euch an, aber viel zu spät. Ich hab für schwule Partys keine Zeit. Wird ein gutes Jahr, soweit ich weiß. Das ist Molly. Molly. Ihr esst mir aus der Hand, so wie es aussieht. Audio 36, RDK und Timeless. Ich drop die Names auf jeden Fall, du weißt es. Seit sie mitbekommen, dass ich existier, kriegen Rapper graue Haare wie Yassir. Die Schnittmenge von Menschen mit dem Down-Syndrom und Rappern, die Top 10 gehen, ist erstaunlich hoch. Ihr könnt nichts dafür, dass ihr behindert seid. Doch wegen euch sind Jungs wie wir hier in der Minderheit. Ich fühl mich wie Savage, denn ich geb mir keine Mühe bei den Parts. Auf Parts hab ich keine Lust, aber dafür hab ich geile Hooks. Ihr esst mir aus der Hand, so wie es aussieht. Zeigen, wie es geht. Ihr strengt euch an, aber viel zu spät. Ich hab für schwule Partys keine Zeit. Wird ein gutes Jahr, soweit ich weiß. Das ist Molly. Molly. Ihr esst mir aus der Hand, so wie es aussieht. Ja, das war Mauli mit Mauli Part 2 aus dem Album Spielverderber. Ziemlicher Turn-Up-Track meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall richtig geiles Teil. Turn-Up kann man übrigens auch am Samstag, den 14. Januar im Atomino erleben. Und zwar kommen da eben Marvin Gaye, Morten und Mauli ins Atomino von 23 bis 2 Uhr als ein kleines Hip-Hop. Jam-Event ist wieder von Buckwild organisiert, die ja auch schon das Event mit Chech zum Beispiel organisiert hatten. Wird auf jeden Fall ein richtig geiles Teil und da würde ich euch definitiv mal empfehlen, vorbeizuschauen. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können uns dann nächste Woche am Sonntag wieder hören um 19 Uhr rum. Vergesst auf keinen Fall, uns auf unserer Homepage, Facebook, Twitter und Mixcloud-Page zu folgen. Wie gesagt, doublechayshow.com und dann entsprechend Twitter, Facebook und mixcloud/doublechayshow.com. Genau, wir würden uns wieder über Kritik freuen, über ein paar Anregungen, vielleicht auch ein paar coole Songvorschläge, die ihr für uns habt. Damit wollen wir euch jetzt auch entlassen in die neue Woche und zwar mit dem Track von Toxic. Den hatten wir ja schon das öfter mal gespielt und zwar heißt der Coming Home. Viel Spaß. What you like, I've been up all night, ooh, that cat need rest. The thought of you, let that soul undress. To tell the truth, I wanna lay right next to you. Give me my treat, light right next to you. She be my voodoo queen, in my dreams. And those sheets is when I make you scream. Just say my name, let me heal the pain. Give me a chance, let's dance in this acid rain. Girl, in return, I can show you me. Know that man got a trap, let me set you free. See through this mind, you can show me you. Feeling empathy, let me feel you too. Get off, baby, I'm coming. Hold on. get to the hotel, you can be as loud as you need. Feeling free, come close, let me see. Been waiting all week for a little stress relief. Illumination from the moonlight, it sets the mood right. And I already made the playlist, I'm trying to save her the favors. Ain't looking for a party, another day we can save. And I need time with my favorite, teasing with reasons of anticipation. Role play just to get your heart racing. OJ's forever, mind's what I'm saying. Dancing in your role, quit playing. Phone buzzing so we won't reply until mañana. We too busy turning the Hyundai to a sauna. Touch that body like nunchucks, and I eat that body like diamond. Come through, I got something for you, ooh. Come home, babe, come through, I got something for you, ooh. Come home, babe, come through, I got something for you, I got something for you, I got something for you, I got something for you. The Double J Show.